Bitte schön. Hallo, guten Ja. Tag. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Demre und ich bin der Disabendas und für Sie zuständig. Kurz zum Ablauf. Ich werde ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt zu Ihrer Beschwerde übergehen. Okay? Ja, gerne. Und wie heißen Sie? Frau Vogel. Andrea. Google Andrea. Andrea, ja genau. Andreas. Ja. Und was ist Ihr Nachname? Vogel. Vogel. Mit V oder Mit F? V, wie Vogel, genau. Ja, okay. Und wie alt sind Sie, Herr Vogel? Naja, dann machen wir Herr Vogel, ist gut. Ich bin 50 Jahre alt. Wie waren Sie genau geboren? 1.1.1970. Okay. Herr Vogel, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Ja, ich habe seit längerer Zeit ungefähr so ein volles Gefühl. So schnell, sofort 30 oder 40 Minuten nach der Mahlzeit. Ja. Ich weiß nicht genau, woher kommt, aber das ist echt unangenehm, ja. Wenn ich so eine kleine Portion, was ich zu mich einnehme, dann sofort habe ich so ein volles Gefühl und mehr geht das nicht weiter. Und natürlich habe ich zudem so eine Bauchschmerzen ab und zu, so eine krampfartige Bauchschmerzen, ja. Ja, das stört mich schon. Und das ist nicht eine Geschichte, das ist Geschichte ist seit gestern, sondern auch seit mehr als 2, 3 Monaten. Seit 2, 3 Monaten. Vielleicht noch länger, aber ja, seit 2, 3 Monaten ist es ja vermehrt. Ja, nach jedem Essen oder nach bestimmtes Ernährung. Nach der, als ich gesagt, nach der Mahlzeit habe ich dann, oder wenn, nicht, dass ich einfach wie ich gewöhnt war, dass ich dann nach so ein richtig, einer richtigen Mahlzeit dann ein Füllegefühl habe, so nach kleine Portionen, so nach so einer 3, 4 Löffel, habe ich dann sofort so ein Füllegefühl, ja. Und habe ich keine mehr Lust, weil ich fast voll bin, zu essen, sozusagen. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie krampfartige Bauchschmerzen haben. Und könnten Sie für mich diese Schmerzen genau beschreiben? Ja, das ist der Oberbauchbereich, ja. Oder Es ist auch ab und zu, es ist nicht dauerhaft. Ich muss auch zugeben, dass ich auch ein bisschen Gewicht abgenommen habe auch. ja, okay. Wie viel Kilogramm haben Sie abgenommen? Ungefähr 3 bis 4 Kilo. In den nächsten 3 Monaten oder länger? Nochmal bitte. In den nächsten 3 Monaten oder länger? Ja, ungefähr so in 3 bis 4 Monaten würde ich sagen, ja. Das ist es 3, 4 Monaten. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen beim Attacke? Und wo auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, 1 steht für leicht und 10 für stark. Ja, wenn ich denn Schmerzen habe, die sind aber eigentlich, muss ich sagen, nicht zu halten, ja. Das Sehen ist das, wenn ich Schmerzattacken habe, das ist bis zum Sehen. Und da muss ich was einnehmen, damit die Beschwerden sich etwas erleichtern können. Und das Was dauert habe auch, ich eingenommen? ja, unterschiedlich. Manchmal nehme ich Novalgien ein, manchmal nehme ich Ibuprofen ein. Aber ich habe ein Gefühl, dass Novalgien hilft besser als Ibuprofen. Wie viel Nach dem, Milligramm? ja, so ein, da gibt es so ein Tabletten, so 500 oder 1000, weiß nicht genau, wie stark ist das, aber ich glaube, es ist 500, ja. Und manchmal nehme ich 2 Stück einfach einmal, wenn das nicht geht. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Oder was? Ob überhaupt ich eine Ausstrahlung habe durch die Ja. Schmerzen, ja. In den Rücken auch habe ich auch Schmerzen. Zwischen 2 Schulterbeinen habe ich auch Schmerzen. Und Ja, in der rechten Seite habe ich auch Schmerzen, muss ich sagen, ja. Wo? Ich hab nicht gehört. So in dem Flankenbereich, so ein rechter Unterrippen, ja, sozusagen, ja. Rechter Herr Bauch. ja, haben Sie noch andere Beschwerden? Haben Sie Erbrochen oder ist Ihnen übel? Fühlen Sie sich übrig? Übelkeit habe ich, erbrochen habe ich nicht. Aber wenn ich Schmerztage habe, natürlich, mir ist schlecht. Seit wann haben Sie Übelkeit? Seit ungefähr, ja, das habe ich gesagt, nur während Beim Schmerz. Schmerz, ja, während Schmerztage habe ich so eine Übelkeit, ansonsten nicht. Sie haben gesagt, dass Sie ungefähr 3 bis 4 Kilogramm abgenommen haben in den letzten 4 Monaten. Und wie viel wiegen Sie derzeit? Jetzt aktuell ungefähr so ein 70 Kilo. 70 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,80. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Ja, beim Wasserlassen nicht, aber beim Stuhlgang ja, habe ich keine. Ab und zu habe ich so eine Verstopfung, muss ich sagen, ja. Und kann ich Seit wann haben Sie dann, Verstopfung? ja, ab und zu, nicht jeden Tag, ja, sondern als ich gesagt, durch diese volle Gefühl habe ich das Gefühl, dass ich ja mehr Luft habe und dann ich gehe auch nicht regelmäßig, so alle 3, 4 Tage einmal. Und manchmal habe ich dann auch so einen Fettstuhl manchmal, ja. Ich spüre das auch, den Stuhl ist auch so ein Fettig, ja. Es ist ein bisschen unangenehm, riecht auch so ganz schlecht, ja. Haben Sie Schlafprobleme? Durch Ja, Schlafen? seit 2 Monaten schon, ja. Können Sie durchschlafen oder? Durchschlafstörung. Ja, durchschlafen. Herr Vogel, haben Sie noch weitere Beschwerden, von denen ich Ja. wissen So weitere Beschwerden habe ich nicht. Nee. Was soll ich sagen? Ja, das kommt alles zusammen und ich kann nicht jetzt differenzieren, was ich noch hatte und habe. Wenn Sie noch Fragen würden, oder ich kann Ihre Fragen beantworten, wenn Sie noch Fragen haben. okay. Haben Sie Belohnungen im Bauch? Belehrung habe ich gesagt, habe ich so eine viel, ich habe vorhin auch erwähnt, dass ich so viel Luft habe. Ja, Das klingt schon nach Belehrungen, ja. haben Sie Fieber gehabt bisher? Nee, Fieber habe ich nicht gehabt. Nee. Ich habe noch ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte. Ja, Leiden Sie bitte. an chronischen Krankheiten? Nee, eigentlich auch nicht. Ja, ich habe so einen Bluthochdruck. Ab und zu nehme ich so eine Medikamente. Auch nicht regelmäßig, bin ich faul ein bisschen. Aber an und für sich mit einer Medikamente ist das gut eingestellt, ja. Ja. Seit wann habe ich Bluthochdruck? Seit ungefähr 5 Jahren. Was nehme ich ein? Wissen Sie den Namen des Das ist Medikaments? so wie A mit A fängt, das AAM. So. Amlodipin, oder? Ja, das ist das ja. Und wie viel Milligramm? Oh, ja, so eine 2,5 Milligramm. Einmal morgen. Okay. Und noch welche? Noch andere haben Sie leider an Krankheiten? Nochmal bitte, können Sie mir das wiederholen? Ja, leiden Sie noch andere chronischen Krankheiten? Nee, nee, nee. Und nehmen Sie Außer Amlodipin Medikamente ein, regelmäßig oder ab und zu, außer auch und normal gehen. Ich habe sie gesagt, gegen Schmerzen nehme ich was ein, also nehme so ein Novalgin oder Ibuprofen, ansonsten ich nehme gar nichts anderes ein. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich hatte eine Blinddarm-OP Wann war vor das? 10 Jahren. Haben Sie Unfall gehabt bisher? Ja, nee, habe ich keine Umfrage mehr. Gott sei Dank. Okay. Herr Vogt, haben Sie gegen bestimmte Medikamente Allergie oder reagieren Sie auf etwas allergisch? Nee, ist mir nicht bekannt. Okay. Sind Sie durchgeimpft? Nochmal bitte? Sind Sie durchgeimpft gegen diese Ja, Krankheiten? ich bin voll geimpft, ja. Und gegen Corona auch? Ja, genau. Auch geboostert. Gut. Herr Fuhr, jetzt komme ich zu Ihren Lebensgewohnheiten. Rauchen Sie? Ja, leider. Und seit wann rauchen Sie? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Und wie viel Ja, Zigaretten rauchen Sie? 20, 20 pro Tag. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu. Okay. Was ist auf unsere? Können Sie für mich genau beschreiben? Ja, jeden Tag 2, 3 Bier und am Wochenende mal Schnaps. Ist nicht so viel. Nehmen Sie diese Frage bitte nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage, die ich Ihnen stellen muss. Und haben Sie bisher mit dem Drogen Kontakt gehabt? Nee, habe ich nie. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, jein, würde ich sagen, ja. Bin ich ein bisschen faul. Was ist Jein? Ja, manchmal schon, manchmal nicht. So ein regelmäßig mache ich nicht, aber ich habe immer Lust zu machen, aber es klappt nicht leider. Okay, Herr Vogel. Und sind Sie verheiratet? Nee. Okay, haben Sie Kinder? Nee, habe ich keine. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Taxifahrer. Herr Vogel, wo wohnen Sie? In einer Wohnung oder? Ich wohne mit meinem Freund zusammen. Okay. Ich habe noch ein paar Fragen nach Ihrer Familie. Hat jemand in Ihrer Familie erbbare Krankheiten oder schwere Krankheiten? Mein Bruder hatte Magenkrebs, vor 10 Jahren ist verstorben. Der war damals 60 Jahre alt. Ja, ansonsten meine Eltern, Leben Ihre Eltern noch? ja, die leben noch. Meine Mutter ist schon 80 Jahre alt. Die leidet unter Blutzuckerkrankheit, aber die nimmt nur Tabletten. Einfach kein Insulin. Und mein Vater auch hat so eine Bluthochdruck, auch die, der nimmt auch so auch nur einfach 2 Tabletten, auch so morgen und abends. Ansonsten, die sind kein gesund. Ja, Herr Kogel. Ich möchte jetzt kurz zu Ihrer Beschwerde zusammenfassen mit Ihnen. Wir haben seit 2 Monaten Oberbauchschmerzen, besonders nach der Mahlzeiten. Dich messen sind krampfartig. Sie haben gesagt, dass Sie in den letzten 3 bis 4 Monaten 3 bis 4 Kilo abgenommen. Sie haben Dich messen beim Attack bei 10 eingeordnet. Und gegen diese Schmerzen haben Sie Novalgin und Ibuprofen eingenommen. Novalgin hilft besser als Ibuprofen. Die Schmerzen strahlen in den Rücken, und zwischen Schulterbeinen, im Flankenbereich. Sie haben auch Blähungen im Bauch, besonders nach dem Essen. Beim Essen haben Sie auch Übelkeit und ab und zu haben Sie Verstopfung. Alle 3 bis 4 Tagen gehen Sie einmal auf die Toilette und Ihr Schüttel, die Konsistenz des Schüttel ist fettig, haben Sie gesagt. Sie haben kein Fieber. Sie leiden an Bluthochdruck und Sie nehmen dagegen Amlodipin ein. Vor 10 Jahren wurden Sie Lymphentfernung durchgeführt, bei Ihnen durchgeführt. Ja, bei mir, Haben Sie Erwartungen oder Fragen an mich? ich habe keine Fragen. Ich will gerne wissen, was ich habe und wie ich mich oder wie lange ich bleibe noch hier. Ja, Herr Vogel, Sie haben seit langem Schmerzen. Um etwas Genaueres zu sagen, brauchen wir noch ein paar Untersuchungen. Ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen, Ihr Bauch abtasten und abhören und sofort gleichzeitig einen Ultraschall durchführen und Ihnen Blut abnehmen. Dann können wir eigentlich genauer darüber sprechen. Okay, alles klar. Dankeschön. Haben wir was vergessen? Ich glaube schon, dass wir was vergessen haben. Sie haben es toll gemacht, aber im Grunde fragen wir, ob wir immer noch was vertiefen können. Wenn nicht, gehen wir zum Ausgespräch, dann dort finden wir was, wo wir es vergessen haben. Ja, haben Sie diese Schmerzen früher auch gehabt? Ähnliche Ja, welche? gute Frage jetzt, ja. Ja. Ja, genau, die habe ich auch gehabt, aber das war nicht in diesem Maß. Das ist vor 2 Monaten ab und zu habe ich auch gehabt, aber nicht so stark. So mit Schmerzmitteln einmal konnte ich zurechtkommen. Und da war mit Schmerzmitteln, eigentlich, die Schmerzmittel war ausreichend. Ich musste nicht ins Krankenhaus gehen. Kommt noch Fragen im Chat? Icarus? Kann man fragen. Ist mir nicht aufgefallen, aber weil meine meisten merkt es nicht, selbst solange man nicht stark Ikterus hat. Ne? Sklera-Ikterus, man spürt manchmal, merkt es auch nicht, wenn man sich jeden Tag im Spiegel schaut, das ist wie normal. Außer wenn jemand von außen das feststellt. Dünkler Ruin, nee, da habe ich nicht gehabt. Noch. Der Rest haben wir alles gut analysiert, sozusagen. Außer noch eine Frage. Alkohol. Seit wie lange trinke ich so viel Alkohol? Seit wann? Das haben Sie auch nicht gefragt, ne? Ja. Das haben Sie auch nicht vergessen. Das ist seit 3, 4 Jahren, würde ich sagen. 2 bis 3 Bier, habe ich gesagt. Und Schnaps, wie viel haben sie auch nicht gefragt. Okay, gut. Jetzt machen wir Arzt-Arzt-Gespräch. Aber sie haben es gut gemacht. Das ist nur kleine Kritik, dass sie, das ist normal auch, das vergisst man auch. Okay, dann machen wir weiter. Ja, guten Tag, Herr Edwards. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und möchte ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Ja. Andreas Vogel, 50 Jahre alt, der Patient und geboren am 01.01.1970. 1,80 Meter groß und 70 Kilo. Ja. Er ist Taxifahrer, nicht verheiratet und hat keine Kinder und lebt mit ihrem Freund zusammen. Ja, Herr Vogel stellte sich heute bei uns wegen seit ungefähr 2 Monaten Bechtende und krampfartige, besonders nach dem Essen aufgetretene Schmerzen vor. Der Schmerzen, die Ah, volle Schmerz, Gefühl war das, ne? ja, volle, Volle Gefühl. ja, volle Gefühl. Und dann Schmerzen auch. Ja. Okay. Und die Schmerzen wurde vom Patienten beim Attacker bei 10 eingeordnet. Und er berichtet, dass er gegen diese Schmerzen Novalgin und Ibuprofen eingenommen habe. Und Novalgin und Ibuprofen hat ein bisschen geholfen. Novalgin hat mehr geholfen. Die Schmerzen Zitralen in den die Schmerzen hat in den Schmerzen Zitralen in den Rücken und zwischen den Skapula aus und er berichtet auch über Blähungen. Der Patient berichtet auch über Gewichtabnahme von 3 bis 4 Kilogramm in den letzten 4 Monaten. Ja. Aus vegetativer Anamnese berichtet er, dass er Übelkeit habe beim Schmerzen, bei den Schmerzen. Und er hat gesagt, dass er ab und zu Obstipation habe und berichtet, dass er alle 3 Tage einmal auf die Toilette gehe. Konsistent des Stuhls sei fettig. Als Vorerkrankungen gibt Herr Vogel Blutarterielhypertension an und seit 5 Jahren. Dagegen nimmt er Amlodipin 2,5 Milligramm einmal morgen ein. Er wurde vor 10 Jahren Appendektomie bei den Patienten wurde beim vor 10 Jahren Appendektomie durchgeführt. Er hat keine Allergie und durchgeimpft. Er rauche seit 10 Jahren eine Packung pro Tag. Und er trinke jeden Tag 2 bis 3 Glas Bier und am Wochenende Schnaps seit 3 bis 4 Jahren. Drogen wurde vom Patienten verneint. In der Familienanalyse gibt es Patienten, bei Bruder gibt der Patienten an, dass der Bruder des Patienten an Magenkrebs vor 10 Jahren verstorben, mit dem Alter von 60 Jahren. Mutter ist 80 Jahre und leidet an Diabetes mellitus Typ 2. Hypertonie. Sie sind mit dem Medikament eingestellt. Und, ja, aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Kolonkarzinom aus. Was machen Sie als erstmal, wenn Sie Verdacht, Sie haben so eine gute Kolonkarzinom-Oberbauchschmerzen, ist ungewöhnlich. Ja. Ja. Mach sowas nicht. Oberbauchschmerzen, welche Organe haben wir im Oberbauchbereich? Ja, es kann Pankreaskarzinom sein. Genau. Noch? Und Leberkarzinom vielleicht. Ja, aber passt nicht, natürlich. Magen. Aber, ja, Magenkarzinom. Ja, und Sie sollen sich an Anamnese jetzt konzentrieren. Was könnte die Anamnese was führen oder was verursachen? Ja, Kolitok. Ja, ich denke am meisten an Pankreasia. Ja, es ist nicht falsch, ist richtig. Ja, noch. Vorhin die Kollegin hat was gefragt. Könnte das chronische Pankreatitis sein? Ja. Das ist eine typische chronische Pankreatitis an der Anamnese. Ja, da hat man chronische Schmerzen, da hat man chronische Gewichtabnahme noch dazu. Aber was wir noch vergessen haben an der Anamnese, hat Schweißausbruch, Fieber. Die B-Symptomatik sollen Sie vertiefen. Ja. Das sollen Sie immer fragen. Und Schlafstörungen. Nicht Schlafstörung, Schweißausbruch. Ja. Dieser Triad von B-Symptomatik, ne? Gewichtabnahme, Fieber und Schweißausbruch. Die muss man immer fragen. Aber Sie haben voll recht, Pankreaskarzinom kann sein, das ist chronische Pankreatitis. Jetzt ein akuter Schub von der chronischen Pankreatitis könnte sein. Was könnte noch weiter sein? Cholangitis. Cholangitis, 2 Monate mit so einem Symptom, ungewöhnlich. Fast nicht, aber kann man sagen, ja. Aber der Cholangitis, 2 Monate, das ist chronisch Cholangitis. Es kommt auch nicht mit sowas rein. Mit chronischen Schmerzen kommt er nicht. Cholelithiasis. Cholelithiasis ist keine Erkrankung. Da ist, wenn man Cholecystitis bei Lithiasis hat, haben Sie recht. Das heißt Cholecystitis bei Lithiasis. Cholelithiasis ist einfach, dass man einen Stein in der Gallenblase hat. Die Kollegin als Chirurgin wird sagen, kann man auch Stein in der Gallenblase haben, solange man kein Symptom hat, macht man gar nichts, oder? Ja, ist okay. Aber Cholecystitis bei Lithiasis, wenn man Entzündung hat, dann haben Sie recht, ja. Passt auch nicht, aber nehmen wir das so an. Weiter. Hepatitis. Ist gut, ja, genau. Könnte auch sein. Aber ob das ein typischer Hepatitis-Anamnese ist, das würde ich jetzt verneinen. Das würde ich sagen, nee, ist nicht typischer Hepatitis-Anamnese. Was ist denn typische Hepatitis-Anamnese? Magenkarzinom? Ja, gute Frage, ja. Könnte sein, ja. Aber wir haben es nicht genau vertieft wegen Magenkarzinom, aber könnte sein, natürlich. Dünndarmverschluss, Dünndarmverschluss ungewöhnlich. Wenn Sie Dünndarmverschluss haben, das ist ein akuter Fall. Das ist kein chronischer Verlauf. Das ist ein Notfall. Wir machen jetzt ein Brainstorm jetzt und machen wir weiter. Was würden Sie als Hochwahrscheinlichkeit halten, dass hier in dieser Anhand einer Anamnese? Herr Ahmed Tujam. Bitte. Was würden Sie als unwahrscheinlich halten? Was könnte so entscheiden, unwahrscheinlich? Wir haben viele eine Diagnose jetzt hier gestellt, dass das denn sein kann sein, das kann sein. Ich würde sagen, eher so ein Pankreaskarzinom oder chronische Pankreatitis. Ja? Aber der Rest kann man als Differentialdiagnose kann man reinstellen. Aber die beide erstmal ist wichtig, weil sie haben eine typische Anamnese. Der Patient raucht, der Patient trinkt, der hat chronische Bauchschmerzen, Oberbauchschmerzen, hat Gewichtabnahme, Bissymptomatik haben wir nicht genau gefragt, aber wir nehmen an, das ist keine Bissymptomatik, hat nur Gewichtabnahme. Ja. Und so eine Dysthymie, zum Beispiel den Fettstuhl, ja, das ist auch so eine chronische Pankreatitis-Geschichte. Der passt nicht mit dem Magenkarzinom, auch passt nicht auch direkt mit dem Hepatitis, deswegen sage ich dann, muss man sagen. Und Pankreaskrebs, hat die Kollegin gesagt, ist Pankreaskarzinom. Ja, dass eine Exokrin-Pankreasinsuffizienz-Syndrom ist. Das ist am meisten durch die Pankreatitis oder Pankreaskarzinom. Okay, was machen Sie als Diagnostik jetzt? Sie haben Vermutung. Was machen Sie? Zuerst natürlich möchte ich körperlich untersuchen. Genau. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich den Bauch palpieren und Die Schmerzlokalisation genau erfassen, wo das ist. ja. Genau. Und die Art von Schmerzen, wie das ist, das sollen Sie auch dann machen. Okay, Ja, weiter. dann Patienten Blut abnehmen Okay. und so gleichzeitig Ultrasonografie durchführen, Bauch-Ultrasonografie durchführen. Und gegebenenfalls möchte ich ein CT daran lassen. Bauch, Ja, genau, Abdomen. das ist richtig. Ja, genau. Aber so würden Sie direkt CT machen. Was würden Sie bei Blutuntersuchungen achten? Was würden Sie denn als erstes bestellen oder anfordern? Nierenwerte soll ich bestätigen. Was? Nierenwerte, Welche Werte habe ich nicht gehört, akustisch? Kreatinin. Ja, aber Sie haben Verdacht auf Pankreatitis doch. Warum Nierenwerte unbedingt? Nierenwerte, Kreatinin. Bei der Kontrasttomographie müssen Ja, wir aber da. für die Diagnose, was würden Sie jetzt erstmal als Ach Laboruntersuchung so, machen? Aminas, Pankreatiklipas. Und Entzündungsparameter setzen und Genau, ja. Therapie. Okay. Genau. Und dann brauchen Sie auch natürlich bestimmte Nierenwerte, wegen nicht Kontrastmittel alleine, weil chronisch Pankreatitis muss man unbedingt machen, sowieso Standard. Fast bei jedem muss man machen, aber bei chronisch Pankreatitis schon. Leberwerte brauchen Sie auch. Sie brauchen Hepatitis-Marker trotzdem. Die Kollegin hat recht, müssen Sie mitmachen. Das ist halt eine Differentialdiagnose, gehört dazu. Und dann Gerinnung ist auch noch dazu, weil die Gerinnungsstörung kann auch anhand der chronischen Pankreatitis und dann auch Sekundärleberinsuffizienz so einer Gerinnungsfaktorstörung auch vorliegen. Und daher machen sie das auch. Und dann machen sie Ultraschall noch, sie haben recht. Und dann in diesem Fall bei Völlegefühl und sowas würde ich unbedingt eine Gastroskopie fahren lassen. Ja. CT können Sie gerne machen, aber mit CT können Sie nicht den Mageninhalt sehen, was es ist. Ja, da müssen Sie unbedingt eine Gastroskopie machen. Weil muss man sich nicht auf eine Diagnose konzentrieren, kann sein, dass mehrere Probleme dahinter stehen, die wir nicht sehen können, auch nicht analysieren können, aber da muss man trotzdem jede Untersuchung durchführen. Man macht auch eine Gastroskopie, das ist halt der Standard, um zu sehen, wie der Magen aussieht, wie der Magenausgang aussieht, hat durch die Pankreatitis, hat eine Ausgangsstenose. Wissen Sie auch nicht genau, wenn es geschwollen ist, Druck auf den Magenausgang, dann ist es eine enge Stelle, wo Patient sofort volle Gefühl bekommt, auch natürlich, ja. Das ist auch eine andere Sache. Und ja, CT haben Sie gemacht. Und was würden Sie als Behandlung machen? Ja, ich die Patientin stationär aufnehmen und Venöskrank einlegen und Flüssigkeitszufuhr. Ja, wie viel geben Sie denn? Ja, 6 Liter, Sie haben Sie gesagt. Maximal, ja. Ja. Sogar bis 6 Liter, wenn der jung ist. Nee, wenn der alt ist, da dürfen Sie nicht machen. Da müssen Sie nach Kardialstatus doch achten. Nicht, dass die Patienten einfach mit dem Wasser mit Flüssigkeit pumpen und dann Patient stirbt dann eine Herzinsuffizienz. Ja? Das müssen Sie genau balancieren. Aber Sie brauchen richtig viel Flüssigkeit, damit die Pankreas gespült wird. Und dann Schmerzeinstellung. Bis Morphin müssen Sie einfach einen Patienten Schmerzen hat, nur weil gehen IV, wenn nicht ausreichend ist Morphin. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Und Nahrungskarenz, machen Sie das in diesem Fall? Fettarmige Nahrung besonders. Nein, Nahrungskarenz insgesamt, dass Sie das Patient einfach die Karenz bekommt, dass er gar nicht so sich annimmt. Würden Sie das machen? Fragen wir einen Runder. Macht man so Nahrungskarenz bei chronischer Pankreatitis oder auch bei akuter Pankreatitis? Wurscht. Nicht immer. Wenn der Patient viel Erbrechen oder Übelkeit hat, sollen wir Nahrungskarenz durchführen. Aber ansonsten, wenn Patienten Nahrungsaufnahme können, kann, können wir ja orale Ernährung. Auch, da heißt Nahrungskarenz, solange das Patient es nicht vertragen. Ein Patient vertragt, das dürfen wir einfach zulassen, einfach geben. Haben Sie voll recht, ja, genau. Da gibt es keine Karenz, solange das Patient es nicht vertragt. Wenn ein Patient sagt, ich kann das nicht, dann ist es Karenz, selbst von sich alleine. Ist nicht von unserer Seite, auch von Patientenseite. Wenn ein Patient sagt, ich bin in der Lage, dass ich was für mich einnehme, dann lassen Sie, ja, lassen Sie essen Sie, trinken Sie, solange Sie das vertragen. Da gab es eine alte Leitlinie, dass man Nahrungskarenz durchsetzt und da gibt heute Tag, sagt man, den sobald wie möglich wieder einsetzen, solange das Patient vertragt. Vielleicht Alkoholkarenz. Das ist unbedingt. Aber das würden Sie nicht schaffen. Ja? Im Krankenhaus, die Alkoholiker, die haben in der Tasche auch immer was. Wenn Sie im Schrank gehen, dann werden Sie auch was finden. Das sagen Sie denn, ja, Alkohol auch nicht alleine. Rauchen ist auch ein großer Faktor, den wir vergessen, ja. Zigarette ist Rauchen ist eine große Ursache für Pankreatitis auch und Pankreaskrebs auch. Und das vergisst man am meisten. Und dann, man empfiehlt natürlich, können Sie nicht vieles machen, ja. Aber das ist halt so, sehr erfolgreich. Okay. Flüssigkeit haben wir gesagt, Schmerztherapie haben wir gesagt, Nahrungskarenz haben wir auch geklärt, wie das ist, Diagnostik haben wir auch gemacht. Und Pankreas, Kollegin hat geschrieben, Krebsmarker kann man machen, CA19-9 ist typisch für den Pankreas, aber ja, das ist halt so, wenn man so Verdacht hat, muss man machen, ja, in diesem Fall. Ansonsten muss man es mal behandeln und ein paar. Das dauert so ein paar Wochen, bis der Patient sich erholt. Ja, wenn Sie eine Entzündung haben im Pankreas, das wird nicht so schnell halten warten. Aber muss man beobachten, weil Pankreatitis ist eine Ursache für Pankreaskrebs. RSCP macht man nicht. Überhaupt nicht, solange man nicht sicher ist, dass man eine Chylidochromatidase hat, die eine Pankreatitis verursacht hat. Das heißt, wenn Sie sicher sind, dafür brauchen Sie eine MRCP. Das heißt, Sie machen eine MRCP, um den doch einfach darzustellen, die ganze Gallengänge. Ob Sie einen Stein dort haben. Wenn Sie vermuten, dass ein Steinabgang ist und das hat Sie den Gang verstopft hat, dann machen Sie ein RCP aber, weil die Komplikation von RCP für sich alleine ist es auch eine Pankreatitis. Patient hat aktuell eine Pankreatitis und Sie gehen auch eine mit einer noch ein Gerät rein und dann verschlimmen Sie die Situation noch. Solange Sie nicht sicher sind, keine ESCP. Aber wenn Sie vermuten, dass die Pankreatitis nicht eine Ethyltoxische ist, sondern auch eine Stein- oder eine Abflussstörung ist durch den Steinabgang, dann müssen Sie es machen. Ist das klar? Açıklayıcı olabildi mi yoksa? Ja, okay. Sehr gut. Noch?